um dann von Akademikern dafür gelobt zu werden, dass bisweilen, nämlich wenn einer Geld hat, diese Vermittlung zwischen persönlichen Gegenstand wieder zuzulassen. Das heißt, sich alles immer beantworten, was es mit dem Denken zu tun hat. Mir ist es nicht klar. Das Denken geht mit Kategorien Grund, Zweck, Widerspruch. Sind jetzt wieder eine Schleife? Nein, nein, nein, hier ist die Beantwortung. Ich weiß, dass mein Denken absolut nicht sogar gebraucht für den Tauschwert, oder reicht nur nicht. Ich finde das beim Denken nicht. Du sollst quasi den Gott in einem aufwachen. Ich möchte hier gleich klare Verhältnisse stiften, nicht zwischen dem, der Recht oder der Unrecht hat, sondern zwischen Schwestern und Leuten, die wenigstens was erläutern wollen. Die gründliche Rede ist immer der Versuch, ohne eine letzte gleich, etwas zu erläutern und sich nicht elitär zu gefährden. Also wenn er nicht antworten will, dann kann ich mehr zu dem Punkt nicht sagen. Ich kann zwar hingeordnete Flotte warm folgen und denken folgen. Höchstens, ja, wie gesagt, aber ich will dir nichts Falsches unterstellen. In Erinnerung an so ein Redebücher von vor 20 oder 25 Jahren kann ich als Fehler anbieten, aber ich will dir das wirklich nicht unterstellen, deswegen hätte ich gern was gehört. Also, weil wir die Bahn fahren, ist die Fahrt der Ware. Und man denkt sich jetzt anders in eine logische Kategorie im Denken, die sich auf den Gegenstand beziehen und so weiter. Das ist was anderes wie Ware. Ware ist ein knallhartes Geschäft. Da wird verkauft, da wird realisiert, da wird Wert oder Preis oder Überschuss oder sonst was realisiert. Und sonst deswegen denke ich jetzt, und ich habe schon mein ganzes Leben lang aufgedacht, noch nie als Überschuss realisiert. Das war jetzt mein erstes Beispiel für die Agitation geht. Und zwar mit der Wahrheit. Ich will nochmal klarzustellen. Ja, Lauter, da kommen wir zu Bemerkungen. Jemand, der laut wird, Gott hat nicht recht, all das präventiert euch. Gut, dann sage ich halt leicht dasselbe. Habe ich dann vielleicht deswegen recht, weil es leicht ist. Hinweis auf diese kindliche Zusammenarbeit. Also, Habitation war denunziert. Als beim Hahn nicht. Ja? Sondern es war so ein Moment von Selbstkritik, habe ich das richtig verstanden? Wir haben damals etwas zu deutlich zu machen versucht, auf andere Leute mit ihrem Willen und Bewusstsein loszugehen, ohne uns selbst genug auszukennen. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Der Bericht über die Nachkriegszeit. Also ich habe das als einen Moment von Selbstkritik eingeschätzt, wir wollen schon agitieren. Also, ohne Nachkriegszeit war nicht von Selbstkritik. Nein! Die Versuche zu agitieren, habe ich gehört. Ja, da habe ich ja versucht zu agitieren. Ja, und dann habe ich einen Moment von Selbstkritik, aber ohne sich gut genug auszukennen. Ich war eine wohlwollende Übersetzung. Ich war kein Anblick jetzt. Ja, auch wenn es ein Wohlwollender war, ich möchte jetzt hier nicht den Moderator ins Hand abfrischen. Der macht das schon. Nein. Der macht das jetzt. Also okay, ich bekenne mich und wollte mit dieser zweiten Hälfte meiner eigenen Anstationserfahrungen durchaus einen, sagen wir mal, wollen. Ich habe Glück auf diese Seite meiner Praxis studiert. Und ich meine damit, eigentlich hätte ich mich auf die Wiedergabe eines Zitats von Marx beschränken können. Die Idee blamiert sich immer, wenn sie mit den Interessen in Konflikt gerät. Und genau das war das Problem der Agitation. Der schlechteste Buch von dem Geschäftsleuten. Na gut. Ich glaube nicht, aber so steht es da. Mit der Realität. Darf ich mal fragen, was du beim guten Buch verstehst? Kapital 1 bis 3. Akzeptiert? Kapital 1 bis 3 ist mein Lieblingsbuch. weil ich sagen wollte. Ich glaube jetzt, dass es, wenn es mit den Interessen in Konflikt kommt, also die Idee, dass das im Zitat steht, ich würde es gerne lesen, weil jetzt kann ich mich mit dem Zitat gleich mit auseinandersetzen. Ich glaube, die damalige Formulierung von formal von Engels war meistens betroffen, wer soll keine Ideen und Ideale aufmachen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Da bin ich hier Verteidiger in der Frage. Aber mit den Interessen, das ist aber ganz selber der Tobak. Das Zitat möchte ich erst nochmal beigebracht kriegen. Also, die Denunciation bei Brun von Agitation ist, das ist sowieso eine Erfindung, eine Verselbstständigung eines Interesses. Zweitens, von wem, das sind jetzt Betrachtungsgenannt, von Intellektuellen. Drittens, als Paradefall solcher Leute kommt ausgerechnet Lenin vor. Ich kann bei Lenin tatsächlich einiges anmelden. Übrigens auch den Professor Stockmann ist, was er sagt, für den Propagandisten und Agitator. Auf letzten Tag halte ich für fehlerhaft. Gut, machen wir vielleicht gleich noch. Aber, dass Lenin jetzt plötzlich 1996, haben wir schon, ja, als der Intellektuelle ausgegeben wird, da wird man schon so langsam mit Agitator funktionieren. Intellektuelle, der Stand, der zu dieser Gesellschaft gehört, die neu die Entwicklung, die sonst die Weltleute begutachten und deuten, interpretieren vor allen Dingen und sowas, die zum Beispiel mit der Schlagworte die Postmoderne nicht erklären, aber einfach eine Bezeichnung für Dinge, die ihnen passen oder nicht passen, die ihnen gewandelt erscheinen, abhaken. Lenin dahin zu stecken, meine ich, ist so eine Ungerechtigkeit, um einmal das blöde Wort zu gebrauchen. Der hat sich halt handelt als Zweckgesetz, als zu schlaumeiern. Der hat Theorien gehabt und der hat eine Parteipraxis begründet und da war in den Theorien satte Fehler, da war in der Parteipraxis einiges schlecht. Aber es ist doch was anderes, wenn ich darüber rede, als es um hier haben wir Lenin als Beispiel, hier zeige ich die Agitation. Da kann man sehr Selbstzustand, hab ich mal aufgeschrieben, es kann kein Verhältnis von Theorie und Agitation mehr geben. Weil man sollte das nicht mehr geben können. Wie kommt aus Unsinn zu behaupten? Wenn jemand eine Theorie sich in den Kopf setzt, zum Beispiel ein christlicher, mit Hilfe der Bibel, dann hat der eine Theorie, übrigens, jetzt ohne Richtung und Falschung. Und er hat dazu eine Technik oder eine Art, diese Theorie anderen mitzuteilen, sie davon zu überzeugen, sie dafür einzunehmen. Also es gibt selbst in jeder ordentlichen Kirche, noch lange bevor Scientology aufgab, gibt ein Verhältnis von Theorie und Agitation. Jetzt kommt einer, der er kann nicht mehr gehen. Natürlich gibt es überall, wenn die Leute öffentlich äußern, im Wahlkampf das Verhältnis von Theorie und Agitation. Das ist ein sehr instrumentelles Verhältnis von Redner und Publikum zu bemerken. Es gibt überall, also ich meine halt, weg vom Zweck. Die erste Voraussetzung, um das Thema heute zu behandeln, ist, dass man, wenn man schon selber nicht will, anerkennt, es gibt Leute, die machen sich auf den Weg. Um andere von dem, was sie tun, abzubringen und ihnen zu empfehlen, zu raten, sie darauf hinzuquatschen, dass sie stattdessen etwas anders tun sollen. Entweder weil es richtig ist oder weil das andere nämlich erschädigt ist mit dem, was sie gerade tun. Was soll denn da problematisch dran sein? Was soll denn das ein Vorwurf an irgendwelche Intellektuelle sein? Intellektuelle gehen entweder in die Berufe ihres Standes, oder dann beim Lehrer, oder dann Redenschreiber in den Gremien der Parteien, oder dann Professoren, weil die halt dran. Aber wenn ein Intellektueller so berichtet von den Arten, die Arbeiter oder sonst wer hier im Land, die lassen sich zu viel gefallen, dann ist er noch hier ein verweislicher Mensch auf sein so philosophisch überhöhten moralischen Urteil. Was soll denn das nicht so?

Marxismus vorfinden. Also Revolution für einen Staatskapitalismus in Russland. Diesmal mal so als eine Buchhülle, dass da entsteht, Lenin sagt in irgendeiner Weise unter die Vorläufer von emanzipativer Theoriebildung einzuordnen. Aber hier beginnt das dann, dass eben bei den Parteien separate Abteilungen für Antipop gegründet werden. Parteien also, die versuchen, die Arbeiter und Bauern für den Staatszweck zu mobilisieren, die zu rekrutieren als Menschenmaterial für die Staatszwecke, die als kommunistische reklamiert werden, obwohl doch jede genauere politische Analyse zeigen würde, ne, dass sich hier mit irgendwelchen Projekten der Abschaffung des Geldes, der Aufhebung des Kapitals, also der Beendigung von Lohnarbeit von Anfang an, von 17 an, überhaupt nicht hat die Rede sein können. Das ist zum ersten, eigentlich im ersten gegen Hahn. Und zweitens jetzt mal, zu den Verhandlungen. Ja, das ist ja eine gute alte, rechtskommunistische These, die jetzt aber an Titanico im 20. Jahren vorgetragen worden ist, und überhaupt nicht mit Lösung gelungen. Eine zweite zur Hälfte ist, dass die großen Sachen waren von der Denkform. Ich kann den Held jetzt unmöglich erklären, was ich in den ersten 100 Seiten mit dem Wert von Analysis bei Marx am Tag der Minorität aufgeschafft wird. Aber wenn er mal ausführen würde, die Praxis von Ideologiekritik laufend auf den Rationalismus zu orientieren, dass man die Beschädigung von Interessen nachweisen müsste, dann käme schon einen Schritt weiter. Wenn er weiterhin rekonstruieren könnte, warum seine Kategorie des Interesses die bürgerliche Kategorie schlechthin ist und dass jede Agitation, die versucht, auf die Beschädigung von Interessen zu bauen, nichts anderes tut, als sich als eine Art Politik des Guten und Gesellschaftsverdienst aufzuführen, das ist allerhand. Und es ist kein Wunder, dass Karl Held sich aufführen muss, wie jemand, der vom Kaufhof versucht, älteren Damen garantiert die Haft mit Diplom anzunehmen, weil seine Praxis nichts anderes ist als die eines jeden Gewerkschaftsvertreters, nämlich einen Quatsch, einen Interessenrationalismus, der sich auch aufführt, hier zu verkaufen. Und übrigens muss ich schon sagen, mir stimmt das ganz gewaltig, was sich hier für eine Bürgerbräuchstimmung vertreibt ist mit seiner Rhetorik. Das ist intellektuell jetzt gewesen, oder was? Aber weiter, wenn man die Hochdeutsche nicht alle nach Riegel oder so. Und dann reden wir ja auch von Theorie und. Und dann immer zu fragen, also was denn diese Theorie überhaupt am Zustand des Kapitalverhältnisses oder der Logik zu reflektieren hat. Also wenn der Markt in den Frühschritten davon spricht, die Menschheit habe längst den Traum von einer Sache, von der wir nur das Bewusstsein brauchen, die wirklich zu haben, dann ist damit ein Verhältnis von Theorie und Praxis beschrieben. Okay. Und dieses Verhältnis von Theorie und Praxis ist in der damaligen Marxischen Begründungsweise mit Sicherheit hinfällig. Das ist wahrscheinlich die Aversion. War das noch keine Begründungsweise des Unmetteres, dass der Markt doch schneller holt? Die Menschheit hat einen Traum, wie viele haben ihm eh schon nachgebildet. Und der eine hat einen roten Röhrchen, auf der andere einen Happy Middle. Der Markt, der richtig philosophisch als junger Student Spoller haut. Das ist eine Kategorie. Das ist eine Kategorie, die Menschheit hat einen Traum. Über solcher Sätze würde ich überhaupt nicht unterhalten. Wenn man einen Scheiß versteht. Also, in diesem Zitat ist zumindest jetzt mal Materialismus geschichtlich reflektiert ein bestimmtes Verhältnis. Die gehen in die Millionen, die irgendwann so kann die Menschheit haben einen Traum. Da haben sie übrigens an den eigenen gedacht. Ja, wir waren jetzt mal objektiv vorhanden, wo sie sich eingefühlt haben. Genauso ist es den jungen Markt ergangen. Und jetzt sagst du dazu, Zitat, Materialismus geschichtlich reflektiert. Was du für drei wissenschaftliche Fehler machst? Oder soll ich dir vorbeten? Also, Herr Rammel, ich bin auch bei Blackout. Ja, eben. Also diese, auf jeden Fall, wenn wir also die Geschichte des Materialismus betrachten, so, dass am Anfang der 1850er Jahre

sozusagen ein Subjekt, ein theoretisches, ein geistig produktives, und da ist ein Objekt, das irgendwie nun theoretisch angereichert werden muss, oder administratorisch oder sonst wie, und dazwischen ist damit. Wenn man aber, wieder auf Lenin zurückzukommen, wenn man aber Lenins nicht nur Apologie, sondern sein Aufschrei nach ideologischer Aktivität der Partei zum Zwecke der Bewusstseinsentwicklung, zum Zwecke der Vermittlung von Theorie ansieht, dann ist für Lenin Bewusstseinsentwicklung eben nicht eine abstrakte Konfrontation dieses Subjekts und dieses Objekts, sondern ist eingebettet in eine historische Situation, ist eingebettet in ideologischen Kampf, an dem nicht nur ein Subjekt teil hat, sondern mehrere Subjekte. So dass es schon eine Sache ist, in, sagen wir einmal, in der Totalität des geistigen Lebens einer gegebenen Situation, einen Standpunkt, von dem ich will, dass er wirksam wird in der geschichtlichen Praxis, diesen Standpunkt gegenüber einer Fülle, einer Welt von Gegenstandpunkten zu artikulieren, unter anderem auf theoretische Weise. Wer denn sonst soll das machen? Diesen Prozess, der geht um die vermittelnden Instanzen, was wir bräuchten heute, wäre im Spannungsfeld von Theorie und Agitation die Ideologie. Der fehlt. Wir haben eine ideologische Totalität, in der Theorie, wenn überhaupt die richtige. Warum leugnest du das immer, dass wir den Krieg an der Schule haben, wenn er gut hat gesagt? Ich bin aber unterwegs, ich habe auch gemacht. Ich leugne die überhaupt nicht, aber ich mache darauf aufmerksam, dass auf dem Weg von Theorie zur Praxis, unter anderem über Agitation, eine Hülle von Mechanismen der Verselbstständigung dauern. Und die müssen aufgehalten werden. Die müssen aufgehalten werden am Ende dieses Jahrhunderts. Das ist noch eine Frage, wenn ich gerne mache, hier zu Herrn Brugge. Wir haben eben eine sehr interessante terminologische Problematik aufgeworfen, wie soll ich sagen. Wir haben auf die Begrifflichkeit der historischen Tendenz der kapitalistischen Produktionsweise verwiesen. Als Antwort auf die Sorge von Herrn Bullhaupt, dass sie von einer Vernunfttendenz des Kapitalismus sprechen. Würden Sie die Frage als legitim erachten, dass zwischen historischer Tendenz und Vernunfttendenz nicht unbedingt sofort ein Gleichheitszeichen gesetzt wird? Offener zu sagen, Ihre These, ich glaube, Sie hatten Frau Held falsch verstanden, Rohn hat nicht gesagt, dass nach der faschistischen Barbarei kein Verhältnis von Theorie und Animation mehr möglich ist, sondern er hat gesagt, kein Verhältnis von Theorie und Praxis mehr möglich. Das ist auch schon wieder was anderes. Meine Auffassung, das mag ja sein, aber man darf doch wohl auch außerhalb von Frau Held argumentieren. Meiner Ansicht nach hängt unser Schluss von Herrn Brugge mit einem ganz bestimmten Theorieverständnis zusammen. Das müsste man aber sagen, dass ihm nicht unbedingt die ganze Fülle eines materialistischen Theorieverständnisses ausschöpft. Das müssen wir diskutieren. Wenn wir jetzt so weitermachen, dann kommen wir als Streithandler genauso wie die wegen uns herkommen, sind gut vorsichtig. Es wird jetzt so lange ausgerechnet der Bullhaupt, der Philosoph ist, ja, und das sind die normalerweise die größten Städte. Er hat gemeint, die Diskussion voranzubringen mit einem Beispiel aus der bundesrepublikanischen Ecke. Das war diese Geschichte mit die Kauffrage, die Arbeitslohnfrage. Ich will es aber aufnehmen, nicht ohne euch einfach zu schimpfen oder sowas, sondern nur sagen, an der könnte merken, es gibt Gott. Eine Realität, es ist ein Lohnverhältnis in den Betrieben. Und es ist ein gesamtnationales Lohnniveau, das unter anderem von den ganzen Lohnanteilen abhängt, wie der Sozialstaat beschlagnahmt, regelt, hin und her verteilt und sonst wo. Es gibt um die eine oder andere Art des Übergangs zu jetzt kostet der Beitrag in der Sozialkasse. Mehr, die Leistungen werden weniger. Die Löhne sind gemeint jetzt die Bezahlung des Arbeiters. Wird weniger, die Leistung wird mehr. Es gibt das ganz auch übertragen auf die Belegschaften zahlenmäßig, das sogenannte Arbeitslosigkeitsproblem. Gibt alles Debatten, da meint, da habt ihr alles Theorie und Praxis beieinander. Theorie und Praxis ist doch kein Problem von Marxisten oder von Kommunisten. Es ist überhaupt kein Problem. Das Verhältnis existiert halt überall, solange Leute mit Affen, mit Willen und Bewusstsein rumlaufen. Wie kann man überhaupt Satz von sich gehen? Da muss man schon lange Soziologie studieren haben und nicht kapieren haben, wo es ist. Ja, am Anfang war angeberisch. Wer klassische Soziologie lehrt, muss ich kritisieren. Die Kritik möchte ich mal hören. Theorie und Praxis ist, immer wenn Leute etwas begründen, immer wenn Leute etwas gutheißen, zum Beispiel ein Konzernchef oder ein Politiker, der hat eine Theorie, der hat gute Gründe. Jetzt ist mein Fortsetzungsversuch. Schau mal, wie unsere Vorlage aussieht. Es wird in dieser Gesellschaft unablässig agitiert. Übrigens, das ist ja der erste Grund, warum ich mir keine moralischen Stiefel anziehen lassen vor jedem Sozialwissenschaftler. Das machen das die anderen, der Kohl agitiert auf jeden Tag, kein Medien und so weiter. Wie wird das agitiert? Ich habe den Gemeinde nicht angeguckt, das ist unheimlich lecker. Das kann ein Problem aus dem Ort machen. Das gibt es doch überall. Wir haben eine Tour, ich glaube, die ist die heute Bullhaupt schon erwähnt, nicht weiter aufgelöst. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, Leute von der Notwendigkeit von etwas zu überzeugen. Auch das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Wenn nur, ich würde den Anspruch haben, erweitern, sagen, die Notwendigkeit, die ich meine, muss immer. Muss auch Wahrheit gründen, auch ein Lust, meine Dinge haben, dann gebe ich das vor der Ahnung zu. Obwohl ich jetzt den Ethos in den Markt, das soll immer mitschwingen. Stimmen sollte halt. Also dann würde ich überhaupt nicht kritisch sein im dritten Fall. Bei den ersten beiden sehr wohl. Ja, also da müssen wir uns drauf erstellen. Also wer dort unterwegs ist und stürzt am Start um, ja, und muss schnell was mobilisieren, damit was gelingt oder klappt und so weiter, dem würde ich an der Stelle nicht das Kapital aufholen. Also würde ich sagen, halber Mann, das muss man entweder vorher gemacht haben oder dann bei Zeiten in Ordnung bringen in der Auseinandersetzung. Das ist zwar mal viel. Ich will noch mal an was erinnern vorhin und sagen, es fällt auch mal eitel auf mein Arm. Es gibt eine Tour, über diese Dinge zu reden. Und da hat der Bruch quasi ein Zitat aus der Arbeiterbewegung, ich glaube sogar zwei oder drei, gebracht. Es gibt eine Tour über das Deutschleben, die hat überhaupt nichts für sich. Es ist nämlich die Frage aufzuwerfen. Zu welcher Einsicht ist sonst wer außer mir fähig? Diese Frage, ich sag mal, ich will sie kritisieren. Wenn man so fragt, erstens, die Adressaten, vor allem Kommunisten, sind zu allen fähig. Da war ich mit meinen, zum Glauben an ihre Dummheit, auch zu jeder Gemeinheit. Sie sind aber auch genauso nicht fähig, es einzusehen und was anderes zu machen. Es ist keine Kategorie der Möglichkeit und Fähigkeit. Es gibt keinen Rassismus der Intelligenz. So ungefähr, was ich fressen habe, ich hab's ja nie. Ist das jetzt klar, was ich damit sagen will? Nein, der Bruch, der muss ja auch nein sagen, der muss gar nichts. Aber es ist halt so ultimativ gemeint, mit mir hat es jedenfalls nichts zu tun, mit meiner Argumentation heute. Hat absolut nichts zu tun, ich kritisiere sogar die blöde Frage. Ich weiß doch, dass jeder dieselbe Intelligenz besitzt, es kommt bloß darauf an, wie er sich anstrengt. Aber der Grund hat ihn doch schon beantwortet, die Frage. Der hat gesagt, eigentlich ist der Faschismus, wie er ist. Proletariat, das dann ist das Verfolg, als die Juden verkauft. Ja, klar, ich hatte halt recht, meine ich. Es ist keine Notwendigkeit. Das Argumentieren mit fremden Leuten ist übrigens, wenn er schon was, kein Maul aufmacht, in der Öffentlichkeit hier oder sonst daheim oder sonst wo. Das ganze Maul aufmachen hat nur Sinn. Wir haben ja was, das ist einer seine Gleichen gegenüber. Wenn ich auch einem Proleten vor VW ein Flugblatt in die Hand drücke, dann denke ich mir, das ist ein Arsch, sondern er sagt, der sieht es schon ein. Aber der kritisiert nicht, dass du das überhaupt auf die Idee gehst, einen Menschen, der jederzeit dazu bereit ist, mit einem Auschwitz zu verursachen, je überhaupt ein Flugzeug. Mit Auschwitz haben wir es aber jetzt wirklich nicht. Auschwitz haben wir jetzt wirklich nicht. Freut mich, dass der Karl Held dem Schiller zustimmt, dass jemand im Reich der Wahrheit gewonnen, das hat er allen gewonnen. Na eben. Jeder, der vernünftig argumentiert, unterstellt, dass es Leute gibt, die ihm nicht nur zuhören, die ihm nicht nur nachreden, sondern die denken und versuchen herauszubekommen, was an dem ist, was ihnen da vorgetragen wird, richtig ist oder falsch. Insofern muss bei allen Leuten Vernunft unterstellt werden, sonst könnte man es gleich aufgeben. Tut ja keiner für uns. Und so weiter, es gibt einen Satz. Ich komme nochmal zu, dass du dein letztes Ding. Wer denen Lernfähigkeit unterstellt, in dem Fall die Deutschen, ist schon auf ihrer Seite. Das ist wegen, weil sie einmal gegen die Antideutschen polemisiert haben in unserem Gegenstand. Du siehst ja das immer. Ja, und dann kam die, wer denen eigentlich Fähigkeit, richtig wieder das Fähigkeitsargument unterstellt, hängt sich schon an die nationalistischen Anlöcher dran. Ja, so, dann kann ich dann nimmer argumentieren, also wo immer ich mit jemandem rede, Männer oder Weiber, Neger oder Jugend, immer zu, denke ich. Ich rede auch so deswegen nämlich, weil da sind einer leibhaftig von mir, das hat Verstand gebraucht. So würde ich anders machen. Ich kann ja mir sagen, oh, der wäre vielleicht so seine Haartracht noch gut für die Einsicht, der andere wäre für den Weg von anderen nicht gut dafür. So ungefähr würde ich ja verlorener Seele und ich stehe oben drüber als elitärer Schock und so. Ja, die Einsichtsfähigkeit der Menschen, die muss man gut beurteilen und kann ich natürlich. Ja, aber das ist immer das Problem. Ich mache das in der Geschichte der Arbeiterbewegung bei der Frage, zu wie viel Einsichten oder zu was für Einsichten ist wer fähig, diese Dummheit zum Tragen gekommen ist. Ja, das ist passiert. Hier habe ich gegen die Aussprache und die Gründe genannt. Ja, ich wollte jetzt wirklich ohne Emotionen einfach aus Interesse an der Sache, die jetzt zunehmend, muss ich sagen, herausfordernd noch zwei Bemerkungen machen. Erstens, Thema Bodenhaus hatte vorhin als letztes zu seiner Kapitalexegese den Schritten Marx gegangen ist, bei der Entschleierung der bürgerlichen Revolutionsreise. Der Projektstelle für den Tischlingsschluss hat der Vermarktung so ganz kritisch an meine Adresse gerichtet, erwartet, so ganz überlegt ist, zu sehen, was da was widerspiegelt. Ja, bitte, haben wir, willst du noch eine Antwort? Karl Heisel. Sag es doch. Bitte, das war der Recht auf gegen Widerspiegelung. Ich mache darauf aufmerksam, die fällt sich wieder durch. Genau in dem Kapitel, das es hier ging, Verwandlung von Lohn und Preis der Arbeit in Lohn und Preis der Arbeit verbindet und die Kapitel, das an einer anderen Stelle platziert ist. Und das kommt später, nach dem von Ihnen für die Zweckmaßnahmen. Die nicht für immer wieder faszinierende Formulierung auf Wendung, wenn man so will, von Marx, in der Terminologie ist, dass er sagt, nachdem er diesen ökonomischen diesen ökonomisch-ideellen Verschleierungsmechanismus gezeigt hat, der aber im Bereich der objektiven Erscheinungsformen abspielt, sagt er einmal wörtlich, in dieser Verwechslung haben alle Gerechtigkeit, Freiheit und weitere Illusionen der bürgerlichen Ideologie ihren Ursprung. Eine meiner Ansicht nach ideologietheoretisch ungeheuer interessante Frage und eine Antwort auf Ihre Frage, was ihr spielt. Mit dieser Formulierung unterscheidet Marx zwischen dem, was sich an den objektiven Erscheinungsformen der ökonomischen Realität orientiert und dann dem ganzen ideologischen Prozess, der sie aufnimmt, der sie zu Kategorien verdichtet, der das aus der ökonomischen Begrifflichkeit rausholt und in die moralische, in die rechtsideologische, in die gesamtideologische Begrifflichkeit zieht. Das ist der Unterschied. Auch wenn H. schon wieder den Kopf mit und getötet, was soll ich? Also das wäre meine Antwort. Hier wird in der Tat, ich würde sogar sagen, ein doppelter Widerspiegelungsprozess geschrieben. Einer, der sich zwischen objektiven und subjektiven im Bereich der Ökonomie aufzieht und einer, der zwischen Ökonomie und Gesamtgesellschaft in der Totalität und Körper vermittelt durch die Ideologie von diesem doppelter Widerspiegel. Freitag, über Karl, gleich wieder in die Wand hochgehen. Ja, ich meine es ganz freundschaftlich. Vielleicht können wir irgendwann mal drüber streiten. Ich würde ein kleines, wie soll ich sagen, Fragezeichen anmelden, hinter deiner Gleichsetzung von dem, was ich, jetzt rede ich nicht von Grün, was ich mit dem Verweis auf dieses Vorkommen des Wortes Geldzentrum, Kapital gemeint habe und der ganzen Problematik des Rückgangs des falschen Lebens. Ich bin nicht der Auffassung, dass das zwei identische Probleme sind. Denn der Reihen zu überschneiden sich, jawohl, und eine materialistische Ideologie-Theorie kommt nicht umhin, anzufangen, aber das ist auch schon wieder ein missdeutbares Wort, anzufangen bei der Untersuchung der Ökonomie in ihrer Objekt-Subjekt-Dialektik, in ihrer Dialektik von Lebensunterscheidung. Und das war es vorgeführt. Das ist der Anfang einer materialistischen Ideologie-Theorie. Andererseits aber ist die Frage nach notwendig falschem Bewusstsein nicht nur in dieser isolierten Perspektive, in dieser abstrakten Subjekt-Objekt-Perspektive zu beantworten, sondern zum notwendig falschen Bewusstsein gehört sowohl die Widerspiegelung als auch die bewusste Fälschung, die bewusste Moralisierung, die bewusste, jawohl, Ideologisierung dessen, was spontan von der Alltag wird. Insofern ist es eine Einheit und Widerspruch, meiner Meinung nach, zwischen der Denkformproblematik und der Ideologie-Theorie oder der Theorie von Planeten. Man kann sich ja als jeder mit Annehmer eine Einheit und Widerspruch. Als dritter Ausdruck. Da fällt mir ein, du wirst mir vor oder du hast angenommen, nur, wenn du es wohlwollend, solidarisch vielleicht sogar, wenn ich es überhört habe, dann ich meine Bestimmungsliebe aus der Soziologie musste ich dich enttäuschen. Die Soziologie gab zu meiner Zeit nicht in der DDR, konnte ich nicht studieren, dass ich hin und wieder von Bestimmungen rede. Ja. Also noch einmal, wenn Marx feststellt, dass man Gebrauchswert und Tauschwert, also Substantialität eines Gegenstandes und das, wogegen er sich austauscht, nicht auf die Reihe kriegt und dann sukzessive die Formen des Austauschs entwickelt und darin jedes Mal wieder auf einen Widerspruch kommt, der in der letzten Form je spricht, so ist, dass dasselbe mit einmal mehr wert ist als es selbst, wenn es nach äquivalentem Tausch ginge. Das führt darauf, zu erschließen den Grund dieses Widerspruchs. Und der Grund liegt erstmal in der Produktion des absoluten Mehrwerts. Nun sehe ich nicht, was der Schluss auf einen Grund widerspiegelt. Der findet im Kopf statt, der kann richtig sein, der kann falsch sein, das kann einem auch schon mal misslingen. Man kann aber feststellen, ob der richtig ist oder falsch ist. Wie solch ein Schluss auf einen Grund eines bestimmten Verhältnisses eine Widerspiegelung, bitteschön, von was sein soll? Also das dass du jetzt versuchst, hier einen Widerspruch von oben zu inszenieren und ich will den gerne streichen. Können wir gleich noch mal an mich selber. Ich weiß auch, wann der Mörder da hängt. Also Peter Buchhoff war noch dran, habe ich gerade in der Weile nicht gegeben. Ich war noch nicht ganz ähnlich. Das Zweite ist, dass die Verwandlung von ökonomischen Verhältnissen oder die moralische Verantwortung von ökonomischen Verhältnissen von Marx in der Kritik des Gotha-Programms dann selber kritisiert worden ist. Etwa in der Form der Forderung nach dem gerechten Arbeitslohn. Selbstverständlich, aber das macht ihn doch nicht daran hindern, erstmal zu analysieren, was er kritisiert. Westdeutscher Arbeiterführer aus den 50er Jahren, Viktor Agat, der Sache nach, würde ich behaupten, fast nichts anderes gemacht hat, als einen möglichst hohen Lohn ständig zum Gegenstand der Agitation der Gewerkschaft zu machen. Ein möglichst hoch? Möglichst hoch, ja. War das richtig, was er gemacht hat, oder war es falsch? War es wirksam oder war es unwirksam? Erstens. Soweit ich das Einzelne kenne, hat man immer noch die kapitalistische Produktionsweise, also war es wohl unwirksam. Zweitens, sie haben ihn aus dem DGB rausgeworfen und die Gewerkschaften, wie? Naja, das glaube ich wohl nicht. Dass sich nun die besondere Wirksamkeit von Theoretikern und Agitatoren daran bewegt, dass sie überhaupt kein Forum mehr haben, vermag ich nicht einzusehen. Sie haben ihn rausgeworfen und das hat weiter, also seine Vorstellungen haben weiter keine Konsequenzen in der Gewerkschaftspolitik gehabt. Und ich glaube, auch jeder sagt, dass ich hier kein Kommentar habe, weil es fällt mir schwer, dann überhaupt noch zusammen zu gehen, wie das im Moment davon diskutiert wird, wie das Thema für dieser Veranstaltung war. Und das ist das Thema wirklich kritisch anmerken. Wir haben jetzt hier bei der Marxologie gehabt, die auch keine Griffe auf dem Kapital verwendet hat. Wir haben eine ganze Menge Linienologie, die auch immer das Zeit gehabt, jetzt haben wir auch zu einem Arbeiterführer gesagt. Das ist mir jetzt alles

nach ihren Lebensmitteln schauen. Das hat der Karl eben versucht zu erklären. Und dann geht man mit dem Urteil auf die Welt los und sagt, stimmt oder stimmt nicht. Wer das macht, macht was ganz anderes, als die Frage zu stellen, wie verhalte ich mich mit meiner Theorie zu den Leuten und wie wirken die Objekte auf die Leute und wie wirkt es zurück. Das ist dann ein blödes Verfummeln, weil man dann meint, weil entfernt davon ist, einfach Bestimmungen loszuwerden. Ist das richtig oder falsch? Und sonst gar nichts. Das ist eine ganz andere Theorie und Agitation. Hallo, Madame. Das geht in dieselbe Kerbe, bloß höflicher als du. Ich meine, diese Stelle vom Kapital 1, vom Hart angeregt worden, der soll sich darüber über Gedanken machen. Der Mehrwert wird durch V erzeugt und dann geht es über zu Bezahlung, die Form des Arbeits. Und in diesem Kapitel taucht dann auf, und das bewertet sich dahinter, oder ist eine Widerspiegelung und so weiter. Widerspiegelung ist halt tatsächlich ein Ausdruck dafür, es gibt einen gewissen Automatismus, es gibt was Notwendiges dran. Ja, das ist jetzt tatsächlich. Der Marx behauptet, wie sollten die Leute anders mit der Frage des Lohns und dem Wert ihrer Arbeitskraft umgehen, als zu fragen, was kriege ich für welche Arbeit. Denn das kann doch scheißegal sein. Ob sie für den Wert ihrer Arbeitskraft, dass sie für den Steinmarkt bezahlen und so weiter, sie müssen halt darauf aufpassen, dass sie genug verdienen. So, jetzt möchte ich zu dem Untergang in diesem berühmten Kapital 1 was sagen. Ich meine, erstens ist es überhaupt kein Bewusstseinskapitel. Auch kein zweites Bewusstseinskapitel. Sondern, so hat der Jamster recht, es gibt Bemerkungen. Es gibt Bemerkungen über Notwendigkeit des Bewusstseins, wie auch in den ersten Kapiteln, wie auch in den anderen Fällen. So, der Übergang, meine ich, vielleicht fügt euer Aufgabe vom Kapital nochmal nach, ist folgender. Der Marx behauptet, wenn denn die Anwendung von Arbeitskraft um nichts anderes geht, als um dass sie bezahlt wird, damit sie der Investition oder dem vorgeschossenen Kapital einen Überschuss erzeuge. Wenn das für damit was noch mehr wäre, dann ist es geboten, dann ist es logisch notwendig, dann ist es normal, an diesem blöden Ausdruck zu gebrauchen, normal, dass die Arbeit tatsächlich nach ihrer Verausgabung bezahlt wird. Dass man auch vor allem das Bezahlen, das ist der Arbeitslohn, nimmt, die garantiert, dass man immer Arbeit angewandt wird, die auch rentabel angewandt wird. Also man bezahlt Geld pro Stunde und Geld pro Stück, die beiden Lohnformen erhalten. Das ist der eigentliche Gehalt dieser Kapitel und das alles andere fällt in Nebenbemerkungen, nämlich welches Bewusstsein gründet sich darauf. Weil welche Erfahrungen machen die Leute und wie rechnen sie dann und welchen Reihen machen sie sich drauf? Kaum gibt es einen Zeitlohn, kaum gibt es ein Stück Lohn. Und was es heute noch alles gibt, mag ich gar nicht erzählen. Das ist erst einmal der Gehalt. Das spielt in deiner Anfrage kaum eine Rolle, weil du bloß noch nachfragen möchtest. Ja, und steht doch nicht, was Gott über darauf gründet sich das ganze regionalistische Bewusstsein von gerechten Lohn und so weiter. Ja, das gründet sich darauf. Aber bitte, selbst Widerspiegelung zugegeben und alles. Das gemahnt per Metapher einen Automatismus. Der will aber nicht sagen, immer wenn, dann, für uns wäre der Gegenstand gebiert die falsche Ansicht über ihn. Produziert ihn, erzeugt ihn, verursacht ihn und jetzt kommen wir noch fertig. Das ist nicht die Behauptung. Jemand, der hoch gegen den Kapitalismus sagt, falschen Bewusstsein in ihm schreit, kann unmöglich der Auffassung sein, dass so nichts anderes geht. Der will ja auch lösen, der will ja bloß überzeugen wirken. Also machen wir uns da nichts vor. Also nur es ist, jetzt vorhin schon nicht möglich gewesen zu sein, ist das Widerspiegelung als Metapher, du gute Dienste als, ja, ja, das geht dann tatsächlich so zu, dass sich die Leute akkommodieren, dass sie sich anpassen, dass sie so rechnen, wie das System oder wie das Kapital es ihnen praktisch aufzwingt. Ja, das ist eine Aussage, die unterschreibe ich. Aber dass sie nicht anders denken könnten, das halte ich für einen Unsinn. Ich dachte doch bloß, ich war es nicht mehr gegen, ich kann ja nur über Malkopf so. Die Wahl gibt jeder Denken. Die wahren Form macht der Denkform. Nein, das ist schon einmal der Marktwirt in diesem Produktionsverhältnis. Gibt allemal ein falsches Bewusstsein. Die Leute strecken sich nämlich nach der Sinn. Mehr ist hinter dem ganzen Fetisch und so weiter nicht zu suchen. So, ich habe jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben gerade Trügheit nachgedacht. Aber

dann führt es genau dazu. geistigen, ideologischen, ideellen Prozesse in meiner Umgebung, in dieser Gesellschaft. Erst wenn ich diese Analyse, die Analyse dessen, was da gedacht wird, die mich ja immer mit der Frage konfrontiert, wo kommt das her? Wo kommt das her? Wie kommt das zustande, was da gedacht wird? Ich behaupte, wenn ich diese Frage nicht hintreibe, bis zu einer solchen Analyse, die Marx, die hier, ob nun mit Nebenbemerkung, Zwischenbemerkung oder Randbemerkung, hätte ich gar keine Schwierigkeit mit, in der Tat, das war nicht sein Hauptthema, wenn ich die nicht bis dahin treibe, dann ist jetzt meine Behauptung, verfehle ich meine Aktivitäten, setze ich nicht gründlich genug mit meiner Kritik diesen falschen Grundgedanken an. Wenn ich nicht auf diese Seite ihrer Befindlichkeit Bezug nehme, die im Auge habe, dann heißt überhaupt nicht inaktiv sein, heißt überhaupt nicht auf Propaganda, Organisation oder sonst was zu verzichten. Heißt aber, die Fragestellung bis auf die letzten Grundlagen zu teilen. Und jetzt gestatte ich mir mal noch den Hinweis auf eine ganz ähnliche Problematik und Fragestellung, wo sich meiner Meinung nach der Kreis auf ganz fantastische Weise von Marx zu Lenin schließt. Zu Lenin schließt, ganz im positiven Sinne, ganz im ihrem Sinne, wenn Sie so wollen, das Problem der Religion. Ist Lenin oder Marx irgendwo auf die Idee gekommen, auf ideologischen Kampf, auf ideologische Kritik an Religion als Überbauphänomen zu verzichten, weil die genial zusammengetragen haben zu den materiell-irdischen Grundlagen der Religion? Haben sie irgendwo auf diesen Kampf verzichtet, im Wissen um die materiellen Bestimmungsgründe von Religion? Die Behauptung müssten sie beweisen, wenn Ihre Unterstellung oder Ihre Interpretation, was Sie gesagt haben, nein, Marx und Engels oder Lenin haben nicht auf den ideologischen, geistigen Kampf gegen Religion verzichtet, aber auch immer gesagt, die eigentlichen Wurzeln der Religion sind nicht geistiger Natur. Letzte Bemerkung, warum ich vorhin so als Aufschrei gedrängter Kreatur angefangen habe, etwas nicht nur auch. Ich weiß nicht, wie hier wirkt, mal auf Berlinerisch. Da habe ich nun mein ganzes Leben lang Ideologie produziert. Muss ich mich dafür verteidigen, dass ich gegen die Produktion bin? Das verkehrt. Berufen wird König. Einer Teil von dem, wie sie immer gepredigt war. Zweitens von Marx her. Ich erlebe im Moment aber in der Form, dass alle Notwendigkeiten, die das Kapital der Leute auch hat, von Politikern öffentlich befürwortet werden. Sie berufen sich auf die Notwendigkeiten so, und weil sie notwendig sind, setze ich sie durch. Übrigens das typische Handwerk von Charaktermasken. Nicht ich bin auf Rotkomma und ich will das und das sind meine guten Gründe, sondern der letzte und allwährende gute Grund von dem, was ich will, liegt drin, dass die Welt so ist, wie sie ist. Man beruft sich auf die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ja, machen Sie selber Konkurrenz oder sagen Sie bloß, Sie sind Opfer der Konkurrenz. Das war zum Beispiel einmal auch fraglich geklärt werden können. Das sind auch die konkurrenzreichsten Dinger, die Unternehmer, die entlassen kommen. Wir müssen rationalisieren. Warum sagen Sie denn nicht, wir wollen? Auf welche Gesetze beruhen Sie sich? Wie machen Sie theoretisch dem ganzen Volk klar, dass es unabweichlich ist, was mit Ihnen jetzt angestellt wird? So, dann sage ich, erst einmal, dies war der Agitation. Ich kann jetzt auch Jugoslawien kriegen und so weiter, wenn es gemischt wird. Also nochmal, es gibt ein Typus von theoretischer Begründung von dem, was man Leuten antut. Die finde ich vor. Deswegen sage ich, jetzt stelle ich mich auch einmal hin. Und sage, so, ich habe Gründe dafür, was ganz anderes zu machen. Und jetzt sage ich aber nicht im Chor oder so, sondern denen, Sinne der Kohl mitspielt bei seinen Berufen auf dem Dach, dann gehen die Gewerkschaft auch mitspielt, wenn die jetzt endlich zu der Einsicht kommt, Euro, Arbeitszeit, Arbeitsplatz und so weiter. Ich merke so, jetzt habe ich mal eine Theorie gesagt. Arbeitsplatz ist kein Ort, wo man hingeht, um zu arbeiten, sondern eine gültige Rechnung dieses Systems. Diesen Satz, wenn einer was dagegen hat, soll er überzeugen, ob er begriffen hat oder ob er für wahr hält und so weiter. Diesen Satz, den halte ich für meine Wahrheit. Mit dem Satz will ich antreten, erstens, zur Überzeugung, und deswegen geht es euch so. Liebe Frauenmänner, liebe Arbeitsleute, deswegen gibt es 4 bis 6 Millionen Arbeitslose registriert und registriert. Das ist der Grund. Zweitens möchte ich gegen alle falschen Deutungen des Grundes, warum es Arbeitslose gibt, vorgehen. Ich möchte die Ideologien mit erledigen, verdammt, ich glaube euren Grund nicht und hier sind meine Argumente dagegen, dass eure Gründe nicht stimmen. So, und das ist mein ganzes Problem, Verhältnis und sowas, also kein Problem vor Theorie und Agitation. Man hat eine Einsicht in die ganze politische Ökonomie, man sieht ihre Anwälte reden und denken und agitieren und stellt sich dagegen auf und sagt, ich bin sowohl gegen die Sache wie gegen deine Rechtfertigungen. Das ist doch einfach. Wo habe ich so ein paar Probleme? Oh, übrigens, wer der Elitäre ist, der Kohl oder ich, das möchte ich erst nochmal sehen. Das stimmt ja gar nicht. Ein Zusatz noch, dann kommen die anderen mal wieder. Dieser Art des Herangehens ist weder demokratisch noch totalitär. Es ist eine ganz schlichte Auseinandersetzung mit den Adressaten. Ich sag zwar am Arbeiten noch, du glaubst man hier selber nicht dran, dass das daher kommt, es kommt mal von was anderes her. Wo ist so totalitär? Also ich sag das in Erinnerung an eine universitäre Mode und so weiter. Du hast wohl die Wahrheit zu pachten, du hast wohl die Wahrheit zu pachten. Also, nein, nicht pachten. So, halt, wenn der Fehler bei mir auffallen ist, sag ihn halt. Dann sehe ich ihn entweder ein oder ich weiß, zurück und dann kriegt sich's doch. Es ist doch gar nichts mit Pacht und mit Universalität, Anspruch und Totalität. Ich sage doch bloß, so und diese stimmt nicht und ich sage, dass sie sich damit begründen und rechtfertigen, die passt mir schon gleich nicht und ich zeige folgende Ergebnisse und zwar mit Notwendigkeit, nicht zufällig. Es ist ohne eure Arbeitslosen ist dieser deutsche Kapitalismus nicht zu haben. Ihr merkt es noch an den Begründungen der anderen, die Arbeitslosen schaffen. Ihr merkt doch jeden doch, dass der Kapitalist nicht bloß heute Arbeitgeber hat, sondern einer, der einzige Zuständige für Schaffung von Arbeitsplätzen ist. Nirgends steht, dass die einzig Zuständigen für das Abschaffen sind. Ja, andererseits steht es dann doch wieder dort. Dann steht wieder dort, ja, sie müssen rationalisieren. Also ist auch, sie müssen schon wieder die Entschuldigung. Das kann Notwendigkeit sein, das sage ich, in dieser Fläche spricht. Ich zeige euch, warum beides notwendig ist. Erstens gibt es sowieso kein Weil und breiter Arbeitsplatz machen kann als die Kapitalisten. Das ist übrigens die Systemfrage hier, das ist doch eingerichtet, dass ich mir jeder selber seit 4 und seit 5 aufstelle und dann ist hier der Arbeitsplatz. Das gehört ein Bezug zu der Frage von Eigentum, Wert, Ware und so weiter. Und zweitens, dass die danach die Befugnis haben, gemäß ihrer Rechnungsweise die ganze Nation drauf festzulegen, quasi ihr Sonderinteresse ständig von der Politik bestätigen zu lassen, als es ist das allgemeine Interesse der Nation, sodass halt jeder Politiker auftreten kann, entweder wir oder die Japaner. Entweder Europa oder es gibt wieder Krieg und Frieden, das ist dann immer für sich. So wird heute agitiert. Bitte schön. Da werde ich nur noch hinführen und werde sagen, ich warte das, warum ihr da agitiert und ich kenne mich in der Sache, die ihr betreibt. Aus, ich höre sie, ich lausche sie euren Worten ab und so. Diese Sache ist meine Licht und ich möchte möglichst viele Leute dafür gewinnen, dass ich euch das Handwerk lebe. Also nochmal gegen die philosophische Anwandlung, die du da reingebracht hast, und so weiter mit. Irgendwann bei Lenin hätte es Gräuel angefangen. Wie

auch sämtliche Bildungselemente mitbringen. Ja, du musst dich auch kennen, das ist mal auch aber nicht zu melden, dass explizit gegen die Formulierung von den Massen lernen, ja. Eine Formulierung, die Claims eben eher getan, zwar nicht wörtlich, aber der Sache nach, auch von Lenin übernommen hat und hier verteidigt hat. Zu Lenin ist von unserer Sicht zu sagen, dass er nun mit Sicherheit glänzender Agitator war. Allerdings halte ich es für ein Problem, dass der Inhalt der Agitation ja, genau das würde ich gerne von dir hören, aber das übernächste, der kam dran, als Lenin die Bauern agitiert hat, während des Ersten Weltkrieges mit der Parole Frieden, Brot und Land, wusste er, und das kann man auch selber in seinem Werk nachlesen, nämlich schon 1905, dass das Versprechen der Landverteilung an die Bauern bestenfalls ein Übergangsstadium sein darf und danach möglichst rasch abgelöst werden muss von der Kollektivierung. Die Agitation mit dem Land war wirksam, war politisch wirksam, gleichwohl war sie theoretisch, wie wir wissen, falsch. Das Problem von Theorie und Agitation lässt sich an Lenin, wie übrigens, wenn man will, der wurde überhaupt noch nicht erwähnt, bei Stalin, bei seiner Parole vom großen Vaterländischen Krieg, immer auch erörtern als eine wirksame Agitation, die theoretisch falsch war. So, ich bitte, Herr Hahn hatte sich schon gemeldet, aber ich wäre froh, wenn Sie auch zu den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, vielleicht etwas sagen können. Ja, selbstverständlich. Und ich bin darüber gar nicht so froh, weil ich noch was anderes reden wollte. Also, das ist so. Dann geht es jetzt. Du darfst ja keinen Hänger. Also die Agitation der Land war agitatorisch wirksam, aber theoretisch falsch. Sagen die jetzt, haben die eben gesagt, weil schon feststand, dass es ein Führerschuh ist. Das übertrage ich jetzt auf unsere, beziehungsweise meine Praxis, aber das war nicht mehr meine, weil das schon vorbei war, als die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt wurde, als den Bauern Land gegeben wurde, was war das? Das war natürlich eine Übergangsform im Verständnis der Besatzungsmacht, im Verständnis der Kommunisten und möglicherweise nicht nur im Verständnis derer. Heißt das aber, dass die einfach theoretisch falsch waren? Ja! Da hätte ich jetzt einen grundsätzlichen Konflikt. Und nicht einfach, sondern sie war einfach falsch. Sie war erst einmal, und das gilt für Lenin ganz genauso, die war erst einmal historisch, praktisch wichtig und deshalb agitatorisch wirksam. Jetzt hat er einen Scheiß gehoben. Ich würde jetzt mal Herrn Held bitten, von einem Schlagwort abzugehen und praktisch richtig über den Schmockieren zu Was ist jetzt Scheiße? Praktisch richtig, in der Kategorie, die kenne ich aus der ganzen Zonengeschichte, aus der Parteirhetorik, aus der Du red doch mal nicht über die Kategorie, sondern red mal über die Sache. Jetzt ist die Sache. Red nicht über die Sache. Du hast eine Sache, da wurde eine Zonenreform, die erste. Genau. Da hast du die macht vielleicht theoretisch falsch gewesen sein, aber praktisch richtig. Ich hab gesagt, das erste Ding war die praktisch historisch richtig. Jetzt müssen wir von dir reden. Nicht nur richtig ist das eine praktische Kategorie. Richtig ist das aber, stimmt oder stimmt nicht, geht sich das aus. Genau, und das ist die Grenze der Theorie und das ist die Grenze deiner Denkweise. Es gibt eben mehr zwischen Himmel und Erde als falsch und richtig. Ja. Genau, aber ja. Das ist doch nicht angekommen. Vielleicht muss man den Kommunisten und den Erdbeeren. Und ich sage, Himmel und Erde bescheidet euch. Und ich weiß noch mehr auf die Palme zu bringen. Ich sage, die Bodenreform genauso wie die von Lenin zu Recht agitierte Landverteilung an diese Bauern war gerecht. Und der freie Recht haben noch. Ich dachte noch, ich habe jetzt auf das Wort nützlich gewartet. Sag mal, lässt du doch mal einen anderen ausreden? Nein! So. Ja, ich mache wirklich weiter, ich habe mich da auf das Gespräch nicht mehr ein. Das ist gut. Du schweifst mit Vokabeln um dich und gehst überhaupt nicht um Argumente ein. Du kannst nicht direkt und nützlich unterscheiden, oder? Ich glaube schon. Aber du hast jetzt ja okay, er macht dann eine. Ja, aber sage ich jetzt nur ich noch dazu. Ja, aber das hat doch gemeint, nützlich. Aber wo wir mal. Entschuldige mal, was ich meine, wenn ich mal sage, lieber Land, bitte hier. Ich habe, pass mal auf, mein Lieber, das ist ja keine interessante Rede mehr. Der kann doch nicht mal zuhören. Der hört weg, der redet vor sich selber, wenn er denkt, da was zu tun. Kannst du da, wie ich wiederhole, wenn ich sage, da ist was gerecht, dann will ich nicht sagen, da ist was nützlich. Aber dann schließe ich mich nicht aus, dass das, was von mir als gerecht beurteilt wird, eventuell auch nützlich ist. Und wer hat so jetzt? Schade, dass jetzt in den Blumen raus ist. Das steht an der Tür. Ich wollte jetzt noch was damit anderes sagen. Aber ich will trotzdem noch was anderes. Nachdem Karl Held jetzt für stehend diese lange Rede gehalten hat, wollte ich ihn fragen, aufbauend auf meiner Zwischenfrage, wen du eigentlich anguckst mit deiner Philippika, wollte ich ihn fragen, wofür und wogegen du eigentlich bist. Ich wollte nämlich für sagen, gute Klarkontramalung. Ich wollte nämlich sagen, sondern richtig zu stellen, dass ich überhaupt nicht gegen Agitation bin. Also du brauchst keine lautstarken Argumente dagegen, weiter mit Blickrichtung auf Hahn zu artikulieren. So, jetzt muss ich das ganz anderes noch sagen. Wenn ich mir nur irgendwann gelinge, Herrn Held zu einem Zuhören ohne Rumbrüllen, ohne zu denken, das kann ich Ihnen natürlich nicht. Da geht es schon. Zu bewegen. Karl, du hast dich als erstes und am grundsätzlichsten aufgeregt, lautstark über uns. Und da hast du recht und da gehe ich mit dir konform. So in Regel Theorie, Verfahren und Denken. Okay, stimme ich überein. Ich habe die gleiche Auseinandersetzung geführt, genau in dieser Zeit. Stimme ich überein. Um das ganz klipp und klar zu sagen, damit ich keine Anfänger hole. Jetzt hast du gesagt, erster bis dritter Band Kapital ist das dein letztes Buch. Bitte, ich will dich jetzt wirklich nicht irgendwie nageln oder sonst was. Ich habe jetzt eine Frage. Es geht mir um das Verständnis des Kommunisten hält hinsichtlich solcher Kategorien wie Theorie, Praxis, Bewusstsein. Das ist jetzt. Das ist jetzt vorher am Zusammen. Ich frage dich, was sagst du zu dem Kapitel im ersten Band des Kapitals, wo Marx sich ausführlich und für mich als ehemaligen Bewusstseinstheoretiker nach wie vor von einer Faszination, die ich dir nicht beschreiben kann, äußert über den Mechanismus der Verwandlung der Kategorien Verkauf der Arbeit in die Kategorie Verkauf der Arbeitskraft. Oder umgekehrt. Ja, das kommt ganz drauf an. Er kann sich wieder nicht mithalten. Das kommt ganz drauf an, ob ich den Standpunkt der theoretischen Analyse referiere oder ob ich den Standpunkt der praktischen Bewusstseinsentwicklung referiere. Also meine Frage an Karl Held ist, erstens, was hältst du von dieser Analyse? Nimmst du das zur Kenntnis, ja, klar. Dass Marx dort ich meine klassisch vorführt, wie aus bestimmten ökonomischen Formen

zweiten Maßstab im Kapital, dass die Wissenschaft nur darin besteht, die Konvergenzvorstellungen, also die spontanen Ideologien zu rationalisieren, zu systematisieren, zu Systemen auszuarbeiten. Das Kapital ist keine Wissenschaft. Das Kapital ist eine Kritik, das ist keine Wissenschaft. Das hat es und so heißt das Buch auch, ne? Eine Kritik, das heißt nicht wissenschaftliche Theorie des Kapitals, das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Und der Begriff der Kritik ist was anderes als eine Wissenschaft, Gott sei Dank. Ne? Wenn man sagt, ne? Also wenn man sagt, die Wissenschaft sei ein Gegenprogramm zur Ideologie, dann täuscht man sich ganz gründlich. Und wenn man nun Theorie, ne, in ein Verhältnis bringen möchte zu irgendeiner Form von Wirksamkeit, ne, dann muss darauf reflektiert werden. Und dann kann man nicht die Held des Meister Erachtens tun, das Individuum, das hier als Adressat angesprochen werden soll, konstruieren, wie so einen kleinen Haushalt, was laufend Schaden und Nutzen bilanziert, nur eben leider auf eine falsche Weise, weil eben gar nicht richtig nachrechnen kann, dieser Schaden ihm zugefügt wird. Diese Form der Schaden. Doch, wisst ihr, also diese Form der Regierung hat er schon. Eben wir weisen, also wenn man runter ihr Haushaltsbuch führt, dann wird eben auch aufschreibt, ne, was ist teurer geworden, was ist billiger geworden und so weiter. Und so eine Aufklärungsweise, ne, die verstärkt nur das, was die Individuen an spontanen Denkformen sowieso im Kopf haben. Das heißt also, so eine Form von Aufklärung ist meines Erachtens direkt kontraproduktiv. Sie treibt die Leute direkt nochmal in die Verdoppelung dessen hinein, was sie sowieso als zu rechnen haben gewesen, denken sollen. Der Kommunist ist eine Art bessere Bilanz zu feiern. Das ist die Konsequenz von deiner Theorie. Das sehe ich auch. So siehst du auch, oder? Schmeckt es auch. Also Marx ist ein Anti-Aufklärer für das Kapital. Jetzt kann ich nicht schaffen. Nein, ich will nicht einmal wieder. Ich will jetzt eine Aufklärung hier reinhaben. Marx setzt sich im Kapital mit eben diesen spontanen, dank und gäbe Denkformen auseinander. Nicht nur. Wäre auch schon wieder eine totale Abstraktion. Marx geht es gar nicht um Agitation. Es geht zunächst mal um Theorie und Wissenschaft. Wieso ist das an die Aufklärung? Das an die Ideen von dieser bürgerlichen Realität erzeugt spontan den Alltagsverstand aufgeprägten Denkformen, sich von einem Anti-Standpunkt auseinanderzusetzen, wieso das an die Aufklärung ist. Ich habe nicht gesagt, an die Aufklärung, an das welche Wissenschaft oder nicht Wissenschaft ist. Das ist eine andere Diskussion. Ich sage, es ist nicht wissenschaftlich, weil das, was als Grund der ganzen Verkehrungen, Ideologien, falschen Bewusstseinsformen genannt wird, selbst nichts ist, was in irgendeiner Weise als vernünftig bestimmt werden könnte, sondern etwas ist, was der erkennenden Vernunft nur in der Form der Metapher zugänglich ist. Wir könnten mal diskutieren zum Beispiel, warum der Markenkapital laufend zur Beschreibung des Kapitalwesens theologisierende Begrifflichkeiten benutzt. Bauer spricht von Fetisch, von unmittelbarer Austauschbarkeit, alles Begriffe, die nichts anderes, und das hat Christoph Thürk in seinem Buch vermittelt als Gott, bleiben gezeigtätig, ne? Alles Begriffe, die es anders sind, ne? Ich habe nicht in der Tat der Arbeitskonferenz geschmökert. Warum soll ich eigentlich eine Politik? Ich wollte eingehen, aber jetzt ist so fast das Problem, obwohl du ganz anders argumentierst wie der Hahn, aber auf die Frage wollte ich eingehen. Ich glaube, ihr setzt euch. Entschuldigung, das ist wirklich. Jetzt wieder hier. werden. Der erste Satz gilt hier, aber dann gibt es kein Problem. Also meine Anlage. Ich sage an, ja. Mensch, was heißt hier für Memosen? Ich denke, ich wollte die Welt verändern, oder sind wir hier unten einig? Wir sagen hier, das tut ja neu. Jetzt gewöhnt euch halt dran, dass das kann ich ja nicht Seminar mit der Unsinn ist, sondern dass da aber ja gegengehalten wird und es hin und her geht. Ihr immer mit eurem Anstand, am Anstand geht die Welt aus dem Grund, mit Anstand geht sie in jedem Krieg. Habt ihr immer. Ich kann euch noch Ehre und Anstand erklären, wenn ihr wollt. Also, bleibt doch jetzt ein Scheißdreck. Ein Gott, wenn daran die Welt zugrunde geht, dass ich mir deine Brille heimische Feind hatte? Doch. Lieber Freund, hör zu, Bernie Meyer auf der Anfrage. Du hast vorhin ein Plädoyer für Wissenschaft gehalten. Jetzt, ja. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Das war ja Quatsch. Es geht um die Entdeckung des Worts, des Wettes öfters vorkommt. Denkbar im Kapital. Jetzt weiß ich nicht, ob alle Anwesenden aus dem Diskurs mit dir haben. Jetzt versuche ich mich in einer Kurzfassung dessen, was da los ist. Die Behauptung von Markt ist, und weil es um Ware, um Geld, um Kapital, um Zins und so weiter, es kommt auch in dritten Band vor, um Einkommensquellen und so weiter geben in dieser Gesellschaft, denken die Leute, ist selbige Denkform gang und gäbe. So, über das möchte ich jetzt was sagen. Ich meine nicht, dass die Ware für einen Gedanken eines Menschen übersieht. Verantwortlich ist. Ich meine auch nicht, dass eine Investition für den Gedanken eines Menschen über sie verantwortlich ist. Das vermag ein Gegenstand schlechterdings nicht. Also man denkt über die Diskussion nach, die Diskussion macht doch nicht dem einen oder anderen anwesenden Individuum an Gedanken interessiert. Sondern er macht die Seine. Gut. Begründet ihn. Jemand hier hat irgendjemand von der Verantwortlichkeit und insofern... Das ist ein neuer Ausdruck, der hat verursacht. Einer üblen Moralisierung der Wissenschaft. Guter Mann. Nochmal, die Ware... Neufassung. Die Ware ist nicht die Ursache des Gedankens über sie. Okay. Verantwortlich machen, haftbar machen und so weiter ist nicht moralisch, denn sie ist der Sprachausdruck. Also, jetzt, ich darf nicht alle, und ich weiß, dass ich mehr dürfte, aber ich kann es nicht. Nochmal, ihr habt Sachen jetzt beide. Das ist noch die Gemeinsamkeit so. Und wie liest du dann, oder wie verstehst du dann die Aussagen von Marx über? So, es ist immerhin die Behauptung, dort, und weil die Verhältnisse so sind, weil es auf Ware und Geld ankommt, denken die Leute auch prompt so, in Klammern, verkehrt, darüber. Es steckt dort im Kapital, das ist ja euer Anspielung auf den Kopf. Nur, ich möchte erstens aufmerksam machen drauf, ihr rührt an die alte Tisch, was Generationen von Marxisten hin und her gewählt haben, mit dem Notwendigkeit und Bewusstsein. Mein Angebot heute Abend, ich kann euch von eurem Problem erlösen. Das Problem hat, bin nämlich so, wenn es auf Ware und Geld, auf Kapital und Zins, auf Arbeit und Lohn und so weiter ankommt, sind die Leute praktisch gezwungen, sich diesen Verhältnissen zu akkommodieren und sich auch theoretisch in ihnen ihren Vorteil auszurechnen. Sie fragen sich eben nicht, was ist der Wert, wie geht er? Was ist der Arbeitslohn, wie geht er? Sondern sie sagen, ich bin darauf angewiesen, möglichst viel etwas zu kaufen, möglichst viel für meine Arbeit zu bekommen. Es ist eine praktische Stellung, in die die Leute gezwungen sind, wie sie zu theoretischen Überlegungen des Umgangs mit ihnen zwingen. Veranlasst, bitte schön, aber ich abschlägt. Nein, nur, pass auf, was ich wirklich sagen will. Wichtig. Solange ich drüber nachdenke, wie komme ich morgen auf meine Kosten? Und übrigens nochmal zu wiederholen, das muss jeder in diesem Laden.